Das Verfassungsgericht. Artikel 82. Das Verfassungsgericht besteht aus 7 Richtern, die vom Wahlvolk in direkter, freier und geheimer Wahl gewählt werden und die über die notwendige juristische Qualifikation verfügen müssen. Sie stellen sich selbst zur Wahl. Artikel 82a. Die Richter können für maximal 3 Legislaturperioden gewählt werden. Artikel 83. Das Verfassungsgericht ist die letzte Instanz in Streitfragen über die Verfassung. Es darf Gesetze aufheben und die Exekutive anweisen, verfassungswidrige Maßnahmen zu beenden und zu korrigieren. Das Gericht kann jedoch keine Gesetze erlassen. Setzt sich die Exekutive über eine Anweisung des Verfassungsgerichtes hinweg, so kann das Gericht sie des Amtes entheben und Neuwahlen veranlassen, die innerhalb von 3 Monaten stattfinden müssen. In der Zwischenzeit ernennt der Wahlmonarch eine provisorische Regierung, die die Amtsgeschäfte bis zum Abend des Wahltages führt. Die Bundesländer. Artikel 84. Das Wahlvolk der Bundesländer wählt einen Landtag in freier, geheimer und direkter Wahl. Die Regeln der Wahl zum Bundestag finden analog Anwendung. Artikel 85. Das Wahlvolk der Bundesländer wählt einen Ministerpräsidenten in freier, geheimer und direkter Wahl. Die Regeln zur Wahl des Kanzlers finden analog Anwendung. Artikel 86. Der Ministerpräsident ernennt einen Minister für Bildung und Wissenschaft, einen Minister für Kultur, Kunst und Musik und einen Minister für Infrastruktur. Ein Finanzministerium ist nicht erforderlich. Die Finanzverwaltung wird nach Zuweisung der indirekten Steueranteile im Amt des Ministerpräsidenten durchgeführt. Es gelten die Bestimmungen für ein Verbot der Ausweitung von Zuständigkeiten der Länderregierung analog denen der Bundesregierung. Artikel 87. Die Bundesländer dürfen für ihre Ausgaben maximal 2% des in ihrem Gebiet erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukts aufwenden. Artikel 88. Ein Bundes- oder Länderfinanzausgleich ist verboten. Jedes Land muss seine Ausgaben selbst finanzieren. Eine Ausnahme hiervon ist nur der Katastrophen- oder Verteidigungsfall. Einem Finanztransfer muss das Wahlvolk der Geberländer dann in jedem Geberland in einer Volksabstimmung mit absoluter Mehrheit zustimmen. Die Kommunen. Artikel 89. Die Kommunen sind zuständig für Infrastruktur, Schulen, Versorgungssicherheit, Bauwesen und Soziales. Artikel 90. Für diese Aufgaben dürfen die Kommunen bis zu 6% des Bruttoinlandsproduktes aufwenden, das auf ihrem Gebiet erwirtschaftet wird. Artikel 91. Die Stadt- und Gemeinderäte der Kommunen erstellen einen Budgetplan, der von der Bürgerversammlung des Wahlvolkes in freier, offener Wahl mittels Handzeichen oder einem analogen elektronischen Prozess genehmigt oder abgelehnt wird. Wird ein Budget durch das Wahlvolk abgelehnt, so muss der Rat einen neuen Plan vorlegen und hat bis zur finalen Genehmigung maximal 4% des Bruttoinlandsprodukts für laufende Ausgaben nach dem Verteilungsschlüssel des letzten genehmigten Budgetplans zur Verfügung. Geschichte und Identität. Ein Land ohne Geschichte ist kein Land. Es ist allenfalls ein Verwaltungskonstrukt. Geschichte gibt einem Land und seinen Bürgern Identität. Sie ist nicht von einer Kontinuität des Aufstiegs geprägt, sondern sie ist das Ergebnis von Höhen und Tiefen, edlen Taten und Verbrechen, Widersprüchen und Spannungen, Interessenkonflikten und Gemeinschaft, Kämpfen und Friedensschlüssen, inneren und äußeren Einflüssen und guten ebenso wie schlechten Entscheidungen. Gerade das deutsche Volk mit seiner höchst widersprüchlichen und auch zerrissenen Geschichte kann davon ein Lied singen. Eine Verfassungsordnung darf weder die Verbrechen der Vergangenheit relativieren oder leugnen, noch darf sie das Tuch des Vergessens über die Höhen der nunmehr über tausendjährigen Geschichte dieses Landes breiten.